Es war der Lacher des Abends. Mein Name ist Uwe Faust von der Partei Die Partei. Ich hätte eine Frage an den Herrn Best. Herr Best, laut Baugesetzbuch § 126 ist jeder Eigentümer verpflichtet, sein Grundstück mit der durch die Gemeinde vorgegebenen Nummer zu kennzeichnen. Jetzt ist mir erschreckend aufgefallen, dass in Völklingen viele Hausnummern mit arabischen Zahlen gekennzeichnet sind. Wie möchten Sie gegen diese schleichende Überfremdung vorgehen? Da warten Sie ab, Herr Faust. Bis ich Oberbürgermeister bin, da werde ich das ändern. Da werden doch mal normale Zahlen drankommen. Jawohl, und auch hurra! Derart aufs Glatteis geführt, gab es für den NPD-Kandidaten Ottfried Best keinen Blumentopf zu gewinnen. Egal um welchen Themenkreis es sich handelte, er antwortete mit Stereotypen wie Völklingen muss sauber werden, Ausländer müssen raus oder zumindest in ihre Schranken gewiesen werden oder wenn ich OB bin, wird Völklingen wieder sicher. Die Lacher auf diese Antworten waren nicht auf seiner Seite, doch zum ernsthaften Teil des Abends. Völklingen ist kein einfaches Pflaster für einen Oberbürgermeisterkandidaten. Das gab der erste Redner aus dem Publikum schon gleich als erste Frage zu bedenken. Allerdings, wenn Kevin Frank, CDU-Kandidat, doch schon seit über 3 Jahren im Stadtrat sitzt, warum er dann noch nichts besser gemacht habe. Es ist nicht alles richtig gelaufen, das ist völlig klar. Ich meine, da muss man kein Prophet sein, da muss man durch die Stadt gucken. Ich kann mir auch denken, auf was Sie genau anspielen. Mit Fischen haben wir es nicht so. Selbstkritik kommt an beim Publikum. Er war überzeugend und das hat mich angesprochen. Christiane Blatt von der SPD war die erfahrenste in der Runde. Stadträtin, Ortsvorsitzende von Ludweiler, Abgeordnete des Saarländischen Landtags. Ihre Antworten auf jede Art von Frage kamen sehr routiniert. Beispiel, wo sollte die Stadt Sparpotenzial nutzen? Ich sehe dieses Einsparpotenzial zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit anderen Kommunen und zwar eine aktive Zusammenarbeit mit anderen Kommunen. Das tut niemandem weh, weniger Verwaltung, das klingt für alle eigentlich gut und es kommt beim Publikum gut an. Sie kommt sympathisch rüber und hat sehr ruhig argumentiert. Bleibt die Rolle des freien Kandidaten Stefan Tautz. Ich denke, der Herr Tautz meint gut, aber ich glaube, der ist nicht entsprechend ausgebildet und so gut vorbereitet. Auf eine Politikerkarriere kann Stefan Tautz tatsächlich nicht aufbauen. Er kommt als Quereinsteiger aus der Wirtschaft. Er ist Kaufmann, hat ein Sportgeschäft in Völklingen. Er versuchte es gestern Abend auf der Emo-Schiene. Ich bin mit Leib und Seele Völklinger. Ich weiß, wo die Wünsche der Völklinger sind. Also haben die Völklinger am 24. September die Wahl zwischen der erfahrenen Politikerin, dem smarten Verwaltungsprofi, dem erfolgreichen Kaufmann und dem ungebildeten Rechtsaußenkandidaten.